London, 22. August 1940. Russische Nachrichtenagentur TASS. Radio London teilte heute mit: In einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt starb gestern Leo Trotzki infolge eines Schädelbasisbruchs nach einem Attentat, das am Vortag von einer Person aus seinem engsten Umfeld auf ihn verübt wurde. War er nicht misstrauisch? Nein. Als Sie vom Füttern der Kaninchen zurückkamen, worüber haben Sie da gesprochen? Hat er nicht gesehen, wie du nach dem Eispickel gegriffen hast? Nein. Nachdem du ihm den Schlag versetzt hattest, was hat er da gemacht? Er ist herumgesprungen und hat geschrien wie am Spieß. Wie hat er geschrien? Aber viel lauter. Aus dem Verhör, das Oberst Leandro Sanchez Salazar, Chef des Geheimdienstes der Polizei von Mexiko-Stadt, mit dem mutmaßlichen Mörder Leo Trotzkis, Jacques Mornar van den Brecht, alias Frank Jackson, führte. In der Nacht von Freitag, den 23. auf Samstag, den 24. August 1940. Der Mann, der Hunde liebte. Nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Teil 2. Hörspielbearbeitung Uta Maria Heim. Regie Marc Ginzler. 1978, in der Nähe von Havanna. Der 8. Januar ist vielleicht der kälteste Tag des Winters. Mein Freund Jaime Lopez kommt nicht zu unserer Verabredung am Strand von Santa Maria del Mar. Vor Weihnachten ging es ihm schlecht und einem seiner beiden Windhunde auch. Dax sollte eingeschläfert werden. Mir fehlen die Hunde und der Mann, der Hunde liebte. So habe ich Lopez getauft, als ich seinen Namen noch nicht kannte. Was mir aber am meisten fehlt, ist das Gespräch über Ramon Mercader. Mexiko, Anfang 1937. Hafen von Tampico. Lev Davidovich betrachtete die glitzernde Meeresoberfläche. Das Schiff erreichte den Hafen. 20 Tage hatte die Überfahrt von Norwegen nach Mexiko gedauert. Neben einigen Polizisten waren Lev Davidovich, den die Welt als Leo Trotzki kannte, und Natalia Sedova die einzigen Passagiere. Ich werde den Öltanker nur verlassen, wenn uns jemand in Empfang nimmt, der mir Vertrauen einflößt. Aber wer soll das denn sein, Leovnice? Oh je, so viele Leute. Und so viel Polizei. Da, dort vorne, das ist sie. Du meinst diese strahlende Schönheit? Das ist die Malerin Frida Kahlo, die Lebensgefährtin von Diego Rivera. Kaum hatten sie angelegt, wurden die Trotzkis stürmisch begrüßt. Zahlreiche Freunde von Frida und Diego sowie etliche Anhänger aus Nordamerika beglückwünschten und umarmten sie und vollbrachten so das Wunder, Natalia Sedova zu Tränen zu rühren. Wir haben ein Willkommensessen für Sie vorbereitet. General Lazaro Cardenas gewährt Ihnen unbegrenzt Asyl. Sie können, solange Sie wollen, bei Diego und mir wohnen, im Blauen Haus in Coyoacán. Wir fahren mit der Bahn. Diego erwartet uns bereits. Coyoacán, Anfang 1937. Ah, willkommen, Genosse. Willkommen, verehrteste Natalia. Meine dunklen Vorahnungen lösen sich in Luft auf. Trotzki führt kein Tagebuch für sich selbst, sondern richtet seine Rede an das Weltproletariat. Aber es ist natürlich wie immer meine Sicht auf Trotzki, weil ich seine Geschichte erzähle. Und die erzähle ich nur, um die Geschichte seines Mörders zu erzählen, Ramon Mercader. Aber nun sind wir in Coyoacán, im Künstlerviertel von Mexiko-Stadt, wo Diego Rivera die Trotzkis herzlich empfängt. Willkommen im Blauen Haus. Mit Riveras Wandmalerei war Lev Davidovich bereits in Paris in Berührung gekommen, während des Ersten Weltkriegs. Dagegen besaß er nur eine oberflächliche Vorstellung von dem symbolistischen Werk Frida Kahlos. Schöne Bilder. Oh ja, ich bewundere sie. Frieda ist genial. Ihr Leben ist nach einem Verkehrsunfall von körperlichen Schmerzen geprägt. Und das mündet in einen sehr persönlichen Surrealismus. So sehr ich Riveras monumentales Werk verehre, Fridas farbige Selbstporträts berühren mich weit mehr. Wir haben das Zimmer meiner Schwester Christina für euch hergerichtet. Sie ist ausgezogen. Wie freundlich von Ihnen. Danke, dass wir bleiben dürfen. Es ist nur vorübergehend. Sie sind hier vollkommen sicher. Wir müssen nur noch ein paar Fenster zumauern und die Außenwände verstärken. Das blaue Haus wird rund um die Uhr bewacht. Innen von jungen nordamerikanischen Trotzkisten, außen von der Polizei. Mein Mann ist gesundheitlich sehr angegriffen. Sie retten ihm möglicherweise das Leben. Darf ich zu Tisch bitten? Sie tranken französische Weine und mexikanischen Tequila. Sie aßen Pfefferfleisch, Filetspitzen und Fisch, Tortillas, Avocado-Creme, Chilischoten, Tomaten und Bohnen gewürzt mit Zwiebeln und feurigem Chili-Pfeffer, danach Mangos, Ananas und Guayaven. Mein verloren geglaubter Optimismus kehrt langsam wieder zurück. Coyoacán, Anfang 1937. Komm, mach auf! Nein, geh weg! Geh weg! Am 23. Januar beginnt im Gerichtssaal im Moskauer Haus der Gewerkschaften der Prozess gegen 13 Angeklagte. Angeführt wird die Liste von Karl Radek. Ebenfalls zu den Hauptangeklagten zählen, in Abwesenheit, Lev Sedov, der älteste Sohn Trotzkis, genannt Njova, und Trotzki selbst. Ihnen wird vorgeworfen, Verschwörungen angezettelt, Arbeiter und Bauern vergiftet und Industriesabotage verübt zu haben. Die Saboteure übernehmen demnach die Verantwortung für sämtliche wirtschaftlichen Rückschläge, für den Hunger und für die Eisenbahn- und Industrieunfälle. Diese Anschuldigungen sind doch blanker Unsinn. Wir müssen einen Gegenprozess führen. Ljowa in Paris muss mir helfen. Das werde ich wohl nicht schaffen. Defaitist! Ich werde dich von der Spitze der russischen Sektion der Opposition abberufen. Tut mir leid, Papa, wenn ich deinen Anforderungen nicht immer genüge. Lev Davidovich initiierte einen Gegenprozess. Als er am 17. April seine Verteidigungsrede hielt, sahen die Kommissionsmitglieder einen erschöpften Mann vor sich. Er bat um Erlaubnis, sitzen bleiben zu dürfen. Ist es nicht paradox, dass sämtliche Führer der Oktoberrevolution am Ende Verräter gewesen sein sollen? Oder könnte es nicht eher so sein, dass der eigentliche Verräter Stalin heißt? Mexiko-Stadt, Frühjahr 1937. Trotzkis Gemütsverfassung besserte sich, so dass er mit seinen Leibwächtern häufig heimliche Ausflüge unternahm. Mexiko bezauberte ihn. Das blaue Haus mit seiner exotischen Atmosphäre übte eine magische Wirkung auf ihn aus. Dazu kam die animierende Gegenwart der jungen Carlo-Schwestern. Das war ein sehr schöner Abend. Aber ich möchte mich nun entschuldigen. Gute Nacht, Natalia. Ich ziehe mich jetzt auch besser zurück. Ja, ich bin ebenfalls müde. Lev Davidovich und Christina tranken noch ein Glas Wein zusammen. Mehrmals hatte Lev Davidovich zärtlich eine Hand auf Christinas Arm oder Knie gelegt und sie hatte lächelnd seine Annäherungsversuche abgewehrt. Er verstand das als Ritual der Annäherung. Nun versuchte er, einen Schritt weiter zu gehen. Lass das bitte. Aber Christina... Du solltest Bewunderung und Zuneigung nicht mit anderen Gefühlen verwechseln. Ich verstehe nicht. Nun gut. Lev Davidovich war verwirrt. Er vertraute sich Frieda an. Du bist bald 60. Hättest du wegen ihr deine Ehe gefährdet? Ich weiß nicht, Frieda. Mach dir nichts draus. Meine Schwester liebt es, die Männer zu entflammen. Wie meinst du das? Sie ist mit Diego ins Bett gegangen. Das werde ich weder meinem Mann noch meiner Schwester jemals verzeihen. Meine Güte, wie grausam. Wie kann ich dich trösten? Darf ich dich vielleicht in den Arm nehmen? Trotzki wandte sich Spanien zu. Der spanische Bürgerkrieg war zu einem Terrain politischer Konfrontation zwischen den linken Fraktionen geworden. Und er vermutete, dass Moskau hinter den Streitigkeiten steckte. Ende Mai kamen die Belegexemplare von Trotzkis Werk »Verratene Revolution« in Coyoacán an. Zur Feier luden Diego und Frieda die Trotzkis in ein Restaurant im Zentrum der Hauptstadt ein. Sie gingen durch die Gassen und lasen auf den Mauern politische Parolen. Trotzki lebe hoch. Tod dem Renegaten. Herzlich willkommen. Raus aus Mexiko. Ich liebe dieses Land. Ich liebe diese Stadt. Doch was Lev Davidovich in Wahrheit suchte, war Fridas Nähe. Obwohl die Malerin orthopädische Korsetts tragen und einen Stock benutzen musste, oder vielleicht gerade deshalb, verkörperte sie auf provozierende Art und Weise Sinnlichkeit. Zwischen den Seiten der Bücher, die er Frieda auslieh, versteckte Trotzki Gedichte und Liebesbriefe. Das Feuer brannte so stark, dass er sogar die Angst davor vergaß, Natalia könnte von seiner Verliebtheit etwas ahnen. Kommt ihr? In dem Gebäude befindet sich eines von Diegos Wandgemälde. Geht schon mal vor, wir kommen gleich. Als Natalia mit Diego in dem Haus verschwunden war, drückte Lev Davidovich Frieda gegen die Mauer und küsste sie auf die Lippen. Ich begehre dich, Frieda, wie sehr ich dich begehre. Paris, Juli 1938. Ramon Mercader freute sich, als sein Führungsoffizier ihm die Wohnungstür in der Rue Leopold Robert öffnete. Genosse Katov? Tom. Ich heiße Tom. Katov gibt es nicht mehr. Für ihn ist das Pflaster zu heiß geworden. Wir operieren jetzt von Paris aus. Das hat strategische Vorteile. Um Spuren zu verwischen, benutzen wir neue Decknamen. Gut, also Tom. Schön hier, nicht wahr? Komm rein, Jacques. Bitte? Jacques Mornard. Du bist jetzt Belgier. Sehr gern. Oh, es gibt sogar einen Balkon. Tja, mit Blick direkt auf den Boulevard Montparnasse. Hier hast du den Wohnungsschlüssel. Seit Caridad mit uns Kindern vor über 10 Jahren ihr Vagabundenleben begonnen hat, habe ich kein Heim mehr gehabt. Ich gehe ins Hotel. Wir sehen uns dann heute Abend um 8 vor dem Brunnen von Saint-Michel. Tom, alias Kotov, sein Führungsoffizier und Mentor, hatte den verschlungenen, aber sicheren Weg festgelegt, der Ramon unter dem Pseudonym Jacques Mornard zu dem Renegaten Leo Trotzki führen sollte. Umso überraschter war Ramon, als er abends am Brunnen wartete und seine Mutter entdeckte. Caridad del Rio kam an Toms Arm auf ihn zu. Die beiden hatten etwas miteinander. Die Mutter lächelte. Und Ramon spürte, wie sich seine neue Identität verflüchtigte. Sie beugt sich vor und drückt mir einen nassen Kuss auf den Mundwinkel. Wie geht es meinem kleinen Bruder Luis bei der Volksarmee? Weißt du etwas von Afrika und unserer kleinen Lenina? Deine Geliebte führt Befehle aus. Du solltest die Finger von ihr lassen. Genossin Caridad, wie stehen die Dinge in Spanien? Die Volksarmee zeigt weiterhin Schwächen, als Folge von feindlicher Sabotage. Naja. Die Armee wird jetzt von den Sowjets mit Waffen versorgt und zu 80% von kommunistischen Offizieren geführt. Und trotzdem verlieren wir eine Schlacht nach der anderen. Wir brauchen in Spanien mehr Säuberungen. Noch mehr? Wir kontrollieren bereits die Armee, den Geheimdienst, die Polizei, die Propaganda. Aber das wirkliche Problem ist doch, dass ihr spanischen Kommunisten nicht wisst, wie man siegt. Immer gibt man uns die Schuld. Wann gehst du nach Spanien zurück, Tom? In 2 Tagen. Und Jacques, nochmals definitiv, das mit Patria wird nichts. Wir haben sie aus Mexiko abgezogen. Sprichst du von... Afrika de las Heras. Wir können sie der Gefahr nicht aussetzen. Sie ist zu wertvoll für uns. Ich verstehe. Der plötzliche Umschwung im Verhalten Afrikas bei unserer endgültigen Trennung in Barcelona hatte also nichts mit anderen Männern zu tun, sondern war tatsächlich auf den Befehl zurückzuführen, die Beziehung abzubrechen. Ich dachte, sie lügt mich an. Wir werden dir eine junge Trotzkistin an die Hand geben, die dich in die entsprechenden Kreise einführt. Sie heißt Sylvia Ergelov, kommt aus New York und wird bei der Gründungsversammlung der Trotzkistischen Internationale als Übersetzerin teilnehmen. Heißt sie wirklich so? Was bedeutet dein Name, Jacques? Auch die Hunde, die du so liebst, haben einen Namen. Und es sind weiterhin Hunde. Für meine Geschichte braucht es noch eine Nebenfigur, die junge Trotzkistin Sylvia Ergelov. Sie galt als äußerst zuverlässig. Mitte Juli herrschte in den trotzkistischen Kreisen von Paris helle Aufregung um das Verschwinden von Rudolf Clement, einem der engsten Mitarbeiter Trotzkis. Als am 26. August die verstümmelte Leiche von Clement am Ufer der Seine gefunden wurde, fiel Sylvia Egerloff in eine Depression. Dennoch kam sie ihren Verpflichtungen nach. Am 3. September wurde die 4. Internationale in Paris gegründet. Paris, Ende 1938. Ramon wartete auf seinen Einsatz. Caridad. Sie steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel, während sie seinen nackten, frisch geduschten Oberkörper betrachtete und strich ihm über die Brustwarze, als sie die Wohnung betrat. Tom lässt dich grüßen. Sie hat sich sehr verändert. Sie lief in Militärstiefeln herum. Jetzt gelingt es ihr mühelos, auf hochhackigen Schuhen zu gehen. Wie läuft es mit deiner trotzkistischen Brillenschlange? Sei vorsichtig, Trotzki ist ihr Gott. Du irrst dich. Ich bin ihr Gott. Wie läuft's in Spanien? Spanien ist verloren, Ramon. Ramon trifft seine vermeintliche Geliebte in einem Pariser Café. Bitte entschuldigen Sie, dass Sylvia Egerloff im Folgenden so schlecht wegkommt. Mir persönlich ist sie sehr sympathisch, aber ich muss sie ja durch die Brille von Ramon Mercader, der sich jetzt Jacques nennt, betrachten. Zwei Kaffee. Wo waren wir stehen geblieben? Sylvia nahm ihre dicke Brille ab und putzte sie mit dem Saum ihres Rocks. In Spanien steht so viel auf dem Spiel. Stalin war nie dafür, dass die Spanier ihre Revolution... Was redest du da? Er rief sich zur Ordnung. Weder Sylvias infame Unterstellungen noch ihre Hässlichkeit würden ihn aus dem Konzept bringen. Entschuldige, Liebling. Ich wollte nicht... Das hörte sich aber ganz so an. Sylvia, wenn du möchtest, geh zu diesen Trotzkisten, diesen Rettern der Menschheit und rede mit ihnen über Stalin und deinen geliebten Trotzki. Aber lass mich bitte damit zufrieden. Politik interessiert mich einfach nicht. Ja, Liebling. Danke, dass du mich zu ihnen gehen lässt. Aber wenn du es nicht möchtest, gehe ich nicht. Natürlich möchte ich, dass du gehst, wenn es dir Spaß macht. Ramon ergriff ihre Hand und küsste sie auf den Mund. In seiner Wohnung las er sämtliche Zeitungsartikel über Spanien. Dann ließ er seiner ohnmächtigen Wut freien Lauf. Er stieß Verwünschungen aus, schrie, trat gegen Möbel, schwor Rache. Himmel, Herrgott! Zur Hölle mit Trotzki! Zur Hölle mit meiner Mutter, zur Hölle mit dem gesamten Weltproletariat. Eine Scheiße ist das! Paris, Januar 1939. Kutow war wieder in Paris. Die Wege waren spiegelglatt. Der Friedhof Montparnasse war menschenleer. Guten Morgen, Freund Jack. Gehen wir einen Kaffee trinken? Friedhöfe faszinieren mich. Seit Jahren lebe ich in einer Welt, in der man nicht weiß, wer wer ist, was Wahrheit und was Lüge ist und noch weniger, wie lange man noch lebt. Wusstest du, dass Trotzki und Natalia Sedova immer hierher kamen, um Baudelaire vor dessen Grab zu lesen? Sie gingen zur Place d'Enfer Rochereau, wo Ramon ein Café kannte. Wie lauten die Befehle? Was muss ich tun? Soll ich Sylvia hier festhalten? Sie muss nach New York zurück. Lass sie gehen. Aber sei lieb zu ihr. Und versprich ihr die Ehe. Leg dich nicht fest auf wann. Der Befehl aus Moskau kann morgen kommen oder erst in einem Jahr. Und für diesen Moment müssen wir uns bereithalten. Befehl von Stalin. Übrigens, er persönlich hat der Operation den Namen gegeben. Utka. Utka? Utka, ja. Ente. Jede Methode ist gut, den Kerl zur Strecke zu bringen. Das Essen oder das Wasser vergiften. Sein Haus oder sein Auto in die Luft jagen. Ihn mit einem Strick erdrosseln, ihm ein Messer in den Rücken stoßen, ein Schlag auf den Kopf, ein Schuss in den Nacken. Sogar die Möglichkeit, ihn mit einer Gruppe bewaffneter Männer zu überfallen oder eine Bombe zu werfen, wird nicht ausgeschlossen. Mexiko, 1937. Niemals hatte der Liebeswahn Lev Davidovich so heftig gepackt wie in jenen Junitagen. Die heimlichen Liebestreffen mit Frida finden im Haus ihrer Schwester Christina in der benachbarten Calle Linares statt. Die Leibwächter denken sich Jagdausflüge, Angeltouren, Exkursionen und das Abholen von Dokumenten dafür aus. Natalia ahnt, dass sie betrogen wird. Sie flüchtet sich in politische Diskussionen. Wie viele will Stalin noch umbringen lassen? Solange es noch einen Bolschewiken gibt, der sich an die Vergangenheit erinnert, werden die Henker Arbeit haben. Die tödliche Hetzjagd richtet sich nicht mehr gegen die Opposition, sondern gegen die Geschichte. Stalin muss all die töten, die Lenin gekannt haben. Er muss all jene zum Schweigen bringen, die Zeugen seiner Misserfolge, des Genozids während der Kollektivierungen, des mörderischen Wahnsinns seiner Arbeitslager sind. Und danach muss er diejenigen vom Erdboden vertilgen, die ihm geholfen haben, die Opposition, die Vergangenheit, die Geschichte und auch die lästigen Zeugen zu beseitigen. Und warum hat er uns noch nicht umgebracht? Und unsere Söhne, Sergei? Und vor allem Jova in Paris? Fürchtest du dich vor dem Tod? Nein. Ich fürchte mich nur davor, dass der Respekt und das Vertrauen sterben. Hier, in unserem Zufluchtsort. Die Spannung im Blauen Haus wurde unerträglich. Anfang Juli zog Natalia Sedowa in eine Wohnung im Stadtzentrum. Lev Davidovich, du musst eine Entscheidung treffen. Willst du bei deiner Frau bleiben oder zu mir kommen? Die zweite Möglichkeit habe ich nie in Betracht gezogen. Frieda ging zu Lev Davidovich, streichelte sein Gesicht, nannte ihn Ziegenbart und sagte ihm, das Spiel sei aus. Das Spiel ist aus. Du hattest deinen Spaß, ich hatte meinen Spaß und klammheimlich sogar Diego, dieses versoffene Schwein. Natalia hat es nicht verdient. Sie ist weg. Natalia Sedowa hatte das Blaue Haus verlassen. Lev Davidovich flüchtete mit seinen Leibwächtern in eine Hütte in den Bergen von San Miguel Regla. Von dort schickte er ihr täglich Bittbriefe, die er mit »Dein alter, treuer Hund« unterschrieb. Dein alter, treuer Hund. Sie versöhnten sich und kehrten ins Blaue Haus zurück. Dort widmete sich Trotzki wieder ganz der politischen Arbeit. Als Ende November Ljowas Brief eintraf, in dem er seinen Vater über die Verspätung vom Bulletin informierte, reagierte er unwirsch. Vielleicht wäre es besser, die Redaktion der Zeitschrift nach New York zu verlegen. Ljowa versteht nicht, wie du so unsensibel sein kannst. Unsensibel? Weiß Ljowa eigentlich nicht, was auf dem Spiel steht? Ljowa ist ein ausgezeichneter Soldat und wir befinden uns im Krieg. Mexiko, 1938. Anfang des darauffolgenden Jahres berichtete Diego Rivera, er habe verdächtige Gestalten ums Blaue Haus schleichen sehen. Natalia blieb in Coyoacán. Lev Davidovich zog in das abgeschiedene Haus von Antonio Hidalgo. Mitte Februar sah er Rivera mit dem Hut in der Hand durch den Garten kommen. Jova ist tot. Lügner! Scheißkerl! Ich habe die Nachrichten der Zeitung gelesen, sogleich nach Paris telegrafiert. Von dort kam die Bestätigung. Lev Sedov, der Sohn von Leo Trotzki, ist in Paris gestorben. Am 8. Februar hatten die Ärzte eine Blinddarmentzündung diagnostiziert. Um zu verhindern, dass die sowjetische Geheimpolizei ihn aufspürte, hatte sich Lev Sedov in eine von russischen Immigranten geleitete Privatklinik begeben. Nur seine Frau Jeanne wusste davon. Denn Lev Sedov hatte sich unter falschem Namen angemeldet. Die Operation war erfolgreich verlaufen, aber nach 4 Tagen hatte es Komplikationen gegeben. Augenzeugen berichteten, Lev Sedov habe fantasiert und vor Schmerzen geschrien. Er wurde erneut operiert, doch er hat den zweiten Eingriff nicht überlebt. Eine Woche lang schlossen sich die Trotzkis ein, empfingen keine Besuche, aßen kaum etwas. Wieder und wieder las Natalia die Briefe des toten Sohnes, weinte. Lev Davidovich weinte mit ihr. In der Nähe von Havanna, 1996. Im September starb meine Frau Anna. Mein Freund Danny nahm mit mir an den Beerdigungsfeierlichkeiten teil. Ivan, du musst wieder was machen. Du hast aufgehört zu schreiben. Du warst Alkoholiker, du hast dich in dieser scheiß Zeitschrift verkrochen. Es war Danny, der in mir den Wunsch weckte, die Geschichte niederzuschreiben, die der Mann, der Hunde liebte, mir erzählt hatte. Es ging um den Schrei. Er rückte immer mehr ins Zentrum der Geschichte. Schließlich wurde ich den Gedanken nicht mehr los. Ich glaube, der endgültige Verdacht, dass Jaime Lopez nicht Jaime Lopez war, kam mir in dem Moment, Als er mir sagte, dass Ramon sein ganzes Leben lang Trotzkis Schrei gehört habe. Und am Ende stand für mich die Gewissheit, Jaime López war Ramon Mercader. Trotzkis Mörder war der Mann, der Hunde liebte. Paris, Sommer 1939. Ich fahre in ein paar Tagen nach Mexiko. Und was mache ich? Warten, mein lieber Jacques, warten. Ich habe mit dem Genossen Stalin über dich gesprochen. Er ist einverstanden, dass wir dich als Trumpf aufheben. In der Zwischenzeit war es Kotows Genossen in den Vereinigten Staaten gelungen, mehrere junge Kommunisten in die Reihen der Trotzkisten einzuschleusen, in der Hoffnung, einer von ihnen würde als Leibwächter zur Ente geschickt. Trotzki ist umgezogen. Der neue Wohnsitz gleicht einer uneinnehmbaren Festung. Hohe Mauern, gepanzerte Türen und ein Fluss auf der Hinterseite machen den Zugang so gut wie unmöglich. Dazu kommt eine 7-köpfige Wachmannschaft, ein elektrisches Alarmsystem und die mexikanische Polizei. Die Köchin liefert uns die Informationen. Sie ist eine Agentin der Partei. Sie könnte ihn vergiften. Stalin will, dass es richtig knallt. Er verlangt eine exemplarische Bestrafung. Sobald ich den Befehl erhalte, fliegst du nach Mexiko. Silvia wird sich um eine Mitarbeit bei Trotzki bemühen. Sie begreift nicht, wer wir sind. Sie ist unvorstellbar naiv. Paris, August 1939. Am Morgen des 24. August kam eine völlig aufgelöste Caridad in Ramons Wohnung gestürzt. Die Sowjetunion hat einen Pakt mit den Nazis geschlossen. Schalt mal das Radio ein. Stalin weiß, was er tut. Immer. Auf der Place de la Concorde und auf der Rue de Rivoli haben sie sowjetische Fahnen verbrannt. Viele Leute wollen ihr Parteibuch zurückgeben. Sie fühlen sich verraten. Wir können nicht riskieren, dass die Ente am Leben bleibt. New York, Herbst 1939. Liebling. Mein Liebling, komm mit mir ins Bett. Heute Morgen hat Deutschland Polen überfallen. Das bedeutet ohne Zweifel Krieg. Am 1. Oktober gelang Ramon endlich ein Treffen mit Kotow. Sie nahmen einen Drink in einer Bar. Es hat etwas gedauert. Durch den Krieg wird alles komplizierter. Und wie läuft es in Mexiko? Ich brauche dich dort in 2 Wochen. Ja? Du wirst als Frank Jackson für eine Importfirma arbeiten. Seit die Rote Armee in Polen einmarschiert ist, laufen die Dinge so, wie Stalin es vorausgesehen hat. In den nächsten Tagen wird sich Europa in eine Hölle verwandeln. Ich glaube, er wird bald den Befehl geben. Silvia hilft dir, in die Nähe der Ente zu gelangen. Wenn du das geschickt anstellst, wird niemand jemals wissen, woher der Befehl kam. Coyoacán, Oktober 1939. Ramon parkte und schloss den Wagen ab. Durch die Sonnenbrille betrachtete er das blaue Haus von Diego Rivera und Frida Kahlo, in dem Trotzki mehr als 2 Jahre gewohnt hatte. Er zündete sich eine Zigarette an und ging über die Calle Morelos zur Calle Viena. Die ockerfarbene Festung mit den Wachtürmen überragte alle anderen Häuser. An der Straßenecke hielt ein Polizist Wache. Und 2 weitere Uniformierte standen vor dem mit Stahlplatten verstärkten Haupttor. Halt! Stehen bleiben! Wo wollen Sie hin? Ich möchte meine Verlobte abholen. Sie arbeitet da drin als Sekretärin. Sie gehört zum engsten Kreis. Warten Sie hier. Der Mann, der sich hinter diesen Mauern verschanzt, ist ein bösartiger Verräter. Er muss zum Tod verurteilt werden. Ich bin bereit, um jeden Preis den Befehl der Geschichte auszuführen. Ich würde dich meinem Chef gerne vorstellen. Wird Trotzki mich als deinen Verlobten akzeptieren? Warum nicht? Und wie geht es ihm so? Es geht ihm gut. Er arbeitet viel. Er möchte so schnell wie möglich seine Stalin-Biografie zu Ende schreiben. Trotzki schreibt eine Biografie über Stalin? Ja. Und er besitzt eine Kakteensammlung und widmet die wenige freie Zeit seinen Kaninchen. Die Entenjagd beginnt. Mexiko-Stadt, Coyoacán, Anfang 1940. Das Jahr 1939 ging, aber der Krieg blieb. Lev Davidovich war inzwischen 60. Im Haus war alles ruhig, dennoch war er vorsichtig. Er hatte stets seinen Enkel Sjewa und seinen Hund Azteca bei sich, wenn er seine Kaninchen und Hühner fütterte. Am Tag der Arbeit kam es bei einer Kundgebung der Stalinisten in der Stadt zu Ausschreitungen. Trotzki raus! Trotzki raus! Trotzki raus! Trotzki raus! Trotzki raus! Trotzki raus! Trotzki raus! Trotzki raus! Tod dem Verräter Trotzki! Die Leibwächter besorgten Maschinengewehre, ließen weitere Freiwillige aus den Vereinigten Staaten kommen und erhöhten die Zahl der Polizisten. Kurz darauf bekam Lew Dawidowitsch endlich Silvias Verlobten zu Gesicht. Guten Tag, Senor. Ich bin Frank Jackson. Silvias Verlobter. Und... Ach ja, natürlich. Der graue Bart, das wirre, krause Haar, die spitze Nase und vor allem die durchdringenden Augen hinter den Brillengläsern. Er wirkt irgendwie unheimlich. Mexiko-Stadt, Frühjahr 1940. Es ist mein Schicksal, als Retter des Weltproletariats in die Geschichte einzugehen. Als Ramon Mercader durch die Gärten schlenderte, sah er einen Eispickel, der im Stamm eines Mahagonibaumes steckte. Er gehörte wohl einem Bergsteiger und der hatte den Baum zum Trainieren benutzt. Ramon musste sämtliche Kräfte aufwenden, um den Eispickel herauszuziehen. Als er ihn in der Hand hielt, spürte er, wie es ihn kalt überlief. Eine tödliche Waffe. Coyoacán, 23. Mai 1940. Lew Dawidowitsch hatte viel gearbeitet und fühlte sich erschöpft, als er am Abend, begleitet von Sjewa und Azteca, zu seinen Kaninchen ging. Können wir die Besprechung mit den Leibwächtern heute ausfallen lassen? Er nahm ein Schlafmittel und ging bald zu Bett. Obwohl ich seit 12 Jahren auf ihn warte, gelingt es mir manchmal zu vergessen, dass der Tod jederzeit an meine Tür klopfen kann. In bester sowjetischer Manier habe ich gelernt, mit dem Gedanken an den Tod zu leben und ihn zu ertragen, wie ein zu enges Hemd. Los, runter auf den Boden! Versteck dich unterm Bett! Ist meine Stunde gekommen? Eine unwürdige Art zu sterben, mit hochgeschobenem Nachthemd, die Schamteile entblößt? Lew Dawidowitsch presste die Beine zusammen und machte sich bereit. Havanna, 1996. Nach Annas Tod kümmerte sich Dani um mich. An einem trägen und schweißtreibenden Nachmittag Ende September brachte er mir ein Päckchen, das draußen vor der Tür lag. Germán Sánchez Marianao Havanna. In dem Umschlag lag ein Buch, in Spanien vor über 10 Jahren publiziert von Germán Sánchez, einem Journalisten, nach den Tonbandprotokollen von Luis Mercader verfasst. Es ging um das Leben seines Bruders Ramon. Ich werde das Buch jetzt schreiben, Dani, über meine Erfahrung mit Jaime López. Doch sehr bald erkannte ich, dass ich, wenn ich das Leben von Ramon Mercader verstehen wollte, auch das seines Opfers verstehen musste. Also beschäftigte ich mich mit Trotzkis Exil. Coyoacán, Ende Mai 1940. Mit einer Papiertüte in der Hand gelangte Ramon Mercader in den Garten, ohne dass der Leibwächter den Inhalt überprüfte. Nach dem gescheiterten Attentat war Ramon schon 2-mal hergekommen, um sich nach Trotzkis Befinden zu erkundigen. Neben den Kaninchenställen standen die zersiebten Kakteen. Die Fenster des Haupthauses waren vernagelt und die Mauern wiesen Einschusslöcher auf. Das war der sowjetische Geheimdienst. Vor Mercader stand, ein Grasbüschel in der Hand, der für die Zukunft der Weltrevolution gefährlichste Mann, der Feind, auf dessen Ermordung sich Frank Jackson alias Ramon Mercader 4 Jahre lang vorbereitet hatte. Oder es waren die Mexikaner. Guten Tag, Senor. Guten Tag, Frank. Trotzki ging weiter zu den Kaninchenställen. Das Gras muss immer frisch sein. Kaninchen sind kräftige Tiere, aber sie sind auch sehr empfindlich. Azteca, ruhig. Ah, da ist ja Frank Jackson. Möchten Sie eine Tasse Tee mit uns trinken? Sehr gern. Madame Trotzki, das ist für Sie. Pralinen. aber das... Es ist mir ein Vergnügen, Madame Trotzki. Bitte, Jackson, nennen Sie mich Natalia. Sind Sie mit Madame Natalia einverstanden? Mercader schnippte mit den Fingern, um Azteca zu sich zu locken. Doch der Hund ging an ihm vorbei zu Trotzki, der sein Fell streichelte und ihn hinter den Ohren kraulte. Mexiko-Stadt, Juni, Juli 1940. Mercader holte den Eispickel aus dem Koffer. Er nahm ihn in die Hand, schlug 3-4 Mal in die Luft und stellte wieder einmal fest, dass dies die ideale Waffe war. Nur der lange Stiel störte. Er musste ihn also kürzen. Die Operation Ente geht los. 2 Tage später stand Mercader seinem Mentor Kotow gegenüber. Ich würde gerne mit dem Leben davon kommen. Dazu braucht es ausreichend Fluchtmöglichkeiten. Habt ihr daran überhaupt Interesse? Selbstverständlich. Welche Methode ziehst du vor? Einen Revolver zu ziehen und dem Renegaten ein Loch in die Stirn zu schießen, wäre die rascheste Lösung. Oder ihm vor den Kaninchenstellen die Kehle durchzuschneiden. Besser als erwürgen wäre erdolchen, es geht schneller. Ich habe einen Eispickel. Einen Eispickel? Wie ungewöhnlich. Aber ich gebe zu, dass mir die Idee gefällt. Wegen ihrer grausamen, brutalen Symbolkraft. Tödliche Mischung aus Hammer und Sichel. Am 18. Juli wurde gemeldet, dass 30 Mitglieder der Kommunistischen Partei Mexikos festgenommen worden waren. Sie wurden verdächtigt, an dem Überfall auf den Exilanten beteiligt gewesen zu sein. Wir können nicht länger warten. Wir müssen diesen Scheiß zu Ende bringen. Moskau verlangt so schnell wie möglich. Wie lautet der Plan? Die Ente muss glauben, dass sie dich zum Trotzkismus bekehren kann. Gib dem Mann das Gefühl, dass du ihn bewunderst. Dann sagst du ihm, dass du ein Buch über die weltweite Situation schreiben möchtest. Wir bereiten einen Artikel vor. Geh mit ihm in sein Arbeitszimmer. Glaubst du, er ist bereit, mich allein zu empfangen? Versuch es. Was muss ich bei mir haben? Die Pistole für alle Fälle und den Dolch. Ich ziehe den Eispickel vor. Ach ja, den Eispickel, in Ordnung. In Ordnung. Caridad und ich werden in deiner Nähe sein. Wir haben ein Fluchtfahrzeug. Vertraust du mir? Wir werden dir einen Brief mitgeben, den du fallen lässt, wenn du das Haus verlässt. Du bist ein enttäuschter Trotzkist. Denk immer daran, dass du für die Geschichte arbeitest. Du wirst den schlimmsten Verräter aller Zeiten ermorden. Du musst dich von deinem Mut, von deinem Hass und deinem Glauben tragen lassen. Mexiko-Stadt, 20. August 1940. Ramon Mercader saß mit Silvia in einem Café und spürte eine stechende, nagende Angst. In weniger als 3 Stunden würde er einen Menschen umbringen. Zahl du bitte, ich muss mich um die Flugtickets kümmern. Er stand auf, beugte sich zu ihr hinunter und streifte mit seinen Lippen ihren Mund. Sie fasste nach seiner Hand, doch er zog sie schnell zurück. Silvia Egeloff hat ihre Funktion erfüllt. Ich brauche sie nicht mehr. Sie gehört der Vergangenheit an. Um 4 Uhr, gepeinigt von anhaltendem Pochen in den Schläfen und Schweißausbrüchen, ging Ramon zum Wagen, holte den Trenchcoat aus dem Kofferraum, schob den Revolver unter den Gürtel und tastete nach dem Eispickel. Er steckte die Blätter mit dem Artikel in die Außentasche des Mantels und den Brief in die Innentasche des Sommerjacketts. Dann fuhr er nach Coyoacán. Monsieur Trotzki erwartet mich. Er ist drüben bei den Kaninchenstellen. Silvia und ich fliegen morgen nach New York. Geschäfte? Ja, genau. Guten Tag. Ich bringe den Artikel. Ja, natürlich. Lassen Sie mich noch schnell die Kaninchen zu Ende füttern. Guten Tag, Madame Natalia. Sie? Schon wieder hier? Der Artikel, erinnern Sie sich nicht? Morgen fliegen wir nach New York. Ruhig, Azteca. Das ist doch nur Frank. Wenn Sie mir das früher gesagt hätten, könnte ich Ihnen Briefe mitgeben. Ich kann morgen früh noch einmal vorbeikommen. Nein, machen Sie sich keine Umstände. Sie haben den Artikel? Ja, hier. Gut, dass Sie ihn mit der Maschine geschrieben haben. Lev Davidovich hasst es nämlich, handgeschriebene Texte zu lesen. Warum schleppen Sie den Mantel mit sich herum? Ich dachte, es würde regnen. In diesem Land ändert sich das Wetter von einer Minute zur anderen. Hier bei uns hat den ganzen Tag über die Sonne geschienen. Sie schwitzen ja. Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, das Essen ist mir nicht bekommen. Möchten Sie eine Tasse Tee? Nein, danke. Aber wenn ich ein Glas Wasser haben könnte. Ich bringe Ihnen welche. Sie müssen auf Ihre Gesundheit achten, Jackson. Sie sehen gar nicht gut aus. Ja, deswegen fliegen wir morgen nach New York zurück. Ich brauche einen Arzt. Kranker Magen kann ein Fluch sein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe meinen ruiniert. Oh, Azteca. Der Hund richtete sich auf und legte ihm die Pfoten auf die Oberschenkel. Und Trotzki kraulte ihn mit beiden Händen hinter den Ohren. Silvia müsste gleich hier sein. Sie möchte sich von Ihnen verabschieden. Dann wollen wir uns den verdammten Artikel mal anschauen. Hier, das Wasser. Danke. Als sie das Arbeitszimmer betraten, sah Mercader, dass das Diktaphon an den äußersten Rand des Schreibtisches geschoben worden war. Daneben stapelten sich fast ein Dutzend Bücher. Das Fenster zum Hof stand offen und die Kakteen glänzten in der heißen Nachmittagssonne. Trotzki putzte seine Brillengläser und hielt sie gegen das Licht. Schließlich rückte er seinen Stuhl zurecht, setzte sich und Ramon reichte ihm den Artikel. Trotzki griff nach einem Ordner mit kyrillischer Beschriftung, um ihn als Unterlage zu benutzen. Bedeuten die Schriftzeichen privat? Sie können Russisch? Nein, aber... Es handelt sich um eine Art Tagebuch. Steht auch etwas über mich darin? Möglich. Setzen Sie sich. Wie rasend gerne würde ich dieses Tagebuch lesen. Vielleicht kann ich es mitnehmen. Dann hätte ich mich nicht nur seines Körpers, sondern auch seiner Seele bemächtigt. Trotzki gehört mir. Das wäre der höchste Grad der Perfektion. Jetzt setzen Sie sich endlich. Sie machen mich noch ganz nervös, wenn Sie ewig hinter mir stehen und mir über die Schulter schauen, wie einem Schuljungen. Trotzki nahm einen Bleistift, fing an zu lesen und redigierte schwungvoll den Artikel. Ramon Mercader gewann die Kontrolle über sich zurück. In seinen Schläfen pochte es nicht mehr und er hatte aufgehört zu schwitzen. Er setzte sich, dann stand er nochmals auf, um den Mantel auf der Kommode abzulegen, die hinter Trotzkis Stuhl stand. Ohne Trotzkis Hinterkopf aus den Augen zu lassen, legte er den Trenchcoat neben den Globus, der schwankte und beinahe umgefallen wäre. Dieser Kopf ist der ärgste Feind der Revolution. Die größte Gefahr für die Arbeiterklasse. Es ist der Kopf eines Verräters, eines Renegaten, eines Terroristen, eines Reaktionärs, eines Faschisten. Ramon Mercader zog den Eispickel aus dem Mantel hervor. Er spürte ihn warm und präzise in der Hand liegen. Ich muss nur die Hand heben. Er starrte auf den Punkt, den er treffen musste. Ein Schlag und alles war vorbei. Er würde frei sein. Wirklich frei. Selbst wenn die Leibwächter ihn töten sollten, dachte er, wäre seine Befreiung total. Warum schlage ich nicht endlich zu? Hatte er Angst? Wartete er darauf, dass etwas passierte, das ihn davon abhielt? Dass einer der Leibwächter hereinkam? Dass Natalia Sidowa hereinkam? Dass Trotzki sich umdrehte? Doch niemand kam. Der Globus fiel nicht um. Der Eispickel glitt ihm nicht aus der verschwitzten Hand. Das ist alles Müll, Jackson. Das ist alles Müll, Jackson, sagte Trotzki und strich die Seite mit seinem Bleistift durch. Diagonal von links oben nach rechts unten, von rechts oben nach links unten. Was Sie geschrieben haben, das ist völliger Mist. In diesem Augenblick spürte Ramon Mercader, dass sein Opfer ihm den Befehl gegeben hatte. Er hob den rechten Arm hoch über seinen Kopf, umklammerte den abgesägten Stiel des Eispickels und schloss die Augen. Mit aller Kraft ließ Ramon Mercader den Eispickel auf Trotzkis Schädel niedersausen. Er konnte nicht verhindern, dass sich Trotzki genau in diesem Moment zu ihm umwandte. Der Schrei des Entsetzens und des Schmerzes erschütterte die Fundamente der Festung in der Calle Vienna. Havanna, 1996. Wir hatten doch keine Ahnung, wer Trotzki gewesen war oder warum man ihn umgebracht hatte. Wir wurden gelenkt vom Geist des Genossen Stalin. Jetzt gelang es uns mit Mühe und Not zu begreifen, warum dieses System in sich zusammengebrochen war. Der Gigant hatte sich nur mit Hilfe von Terror und Lügen auf den Beinen gehalten. Trotzkis Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen. Es war am 18. Oktober. Er hatte sich ganz bewusst jene finstere Nacht des Jahres 1996 ausgesucht. Bald 20 Jahre, nachdem ich Ramon Mercader am Strand in der Nähe von Havanna begegnet war. Da stand er. Guten Abend. Trotz der Dunkelheit erkannte ich den hochgewachsenen schwarzen Chauffeur wieder, der Ramon Mercader stets begleitet hatte. Und sogleich überkam mich eine Ahnung. Dieser Mann hatte mich all die Jahre hindurch aus der Ferne beobachtet. Kann ich dich sprechen? Selbstverständlich. Kommen Sie herein. Stolpern Sie nicht über die Eimer und Blechdosen. Das Dach ist undicht. Bitte, setzen Sie sich. Im schwachen Licht der Kerosinlampe sah sein Gesicht wie ein Totenschädel aus. Genosse Lopez hat mich gebeten, dich irgendwann mal zu besuchen. Und hier bin ich. Eine Stimme aus dem Totenreich. Hast du das Buch von Luis Mercader bekommen? Ich habe es sofort gelesen. Dann weißt du ja Bescheid. Worüber? Über mich? Über ihn? Über sein Ende? Was meinen Sie? Was meinst du damit? 1976 hat man mich angerufen und mir gesagt, ich sei für einen Spezialauftrag ausgewählt worden. Ich solle eine vertrauenswürdige Person, Parteimitglied und Veteran des Untergrundkampfes, einen Genossen namens Jaime Lopez fahren und auf ihn aufpassen. Lopez sei im Spanischen Bürgerkrieg Offizier der Republikanischen Armee gewesen. Er sei schwer krank. Ich dürfe mit niemandem über meine Arbeit sprechen und sollte ich etwas Merkwürdiges bemerken, müsse ich unverzüglich darüber informieren. Hat man dir gesagt, wer Lopez ist? Nein. Erst 2 Jahre später, als es mit ihm zu Ende ging, erfuhr ich schließlich, dass Lopez eigentlich Jaime Ramon Mercader del Rio hieß. Da ich noch nie etwas von Ramon Mercader und so gut wie nichts von Trotzki gehört hatte, verstand ich nicht so recht, warum ein solches Geheimnis um ihn gemacht wurde. Aber du wusstest die ganze Zeit, dass es das Beste war, den Mund zu halten. Jaime Lopez war bereits 1974 nach Kuba gekommen. Was er damals noch nicht wusste, nicht wissen konnte, war, dass man seinen sowjetischen Käfig geöffnet hatte und ihn auf die sozialistische Insel ausreisen ließ, weil er bereits vom Tod gezeichnet war. Mhm. Bei den Reisevorbereitungen zeigten sich bei ihm die ersten Symptome einer seltsamen Krankheit. Die Ärzte der renommiertesten Klinik in Moskau diagnostizierten innere Blutungen. Ramon musste 3 Monate im Krankenhaus bleiben. Danach gehorchte ihm sein Körper nicht mehr. Und bis zu seinem Tod plagten ihn Schwindelanfälle, Fieber, Kopf- und Halsschmerzen sowie Atemprobleme. Ja, ich erinnere mich. Doch noch wusste er nicht, dass er Krebs hatte. Krebs? Man hat in Russland 1000 Untersuchungen gemacht, unzählige Analysen, Enzephalogramme, Röntgenoskopien, alle ohne Ergebnis. Aber als die kubanischen Onkologen ihn sich schließlich ansahen, stellten sie sogleich Krebs fest. Seltsam, nicht wahr? Luis Mercader schreibt, dass man seinen Bruder in Moskau radioaktiv verseucht hat. mit einer goldenen Uhr. Einem Geschenk von seinen Genossen vom KGB. Aktiviertes Thallium. Ramon ging es dreckig. Deswegen konnte er auch nicht zu eurer letzten Verabredung kommen. Mit X und Dax. Erinnerst du dich? Ach, die Windhunde, ja, natürlich. X und Dax. Am Ende hat der Ärmste geschrien vor Schmerzen wie ein Verrückter. Und bei der geringsten Bewegung lief er Gefahr, sich die Knochen zu brechen. Bis Oktober 1978 wurde er mit Morphium am Leben gehalten. Schrecklich. Das Schlimmste ist, dass er bis zum Schluss bei klarem Verstand war. Im August ging es ihm so schlecht, dass sein Bruder kam, um bei ihm zu sein, wenn er starb. Aber Luis musste Ende September wieder zurück nach Barcelona. Ramon sagte, er sterbe mit der glücklichen Gewissheit, dass wenigstens einer von der Familie nach Spanien zurückgekehrt sei. Ich war bis zum Schluss bei ihm. Er starb vor 18 Jahren, am 18. Oktober. Und du hast deine Vorgesetzten nicht darüber informiert, dass Ramon sich mit mir getroffen hat? Nein. Er bat mich, niemandem davon zu erzählen. Er mochte dich. Und warum hast du dich nach so vielen Jahren ausgerechnet jetzt entschlossen, zu mir zu kommen? Und weißt du, ob Ramon Caridad noch mal gesehen hat? Seine Mutter hat ihn Ende 1974 hier besucht. Sie muss eine unerträglich verrückte Alte gewesen sein. Das war wohl das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Ein Jahr später ist sie in Paris gestorben. Und die Hündin, X? Was ist mit ihr geschehen? X hat noch 4 Jahre bei mir gelebt. Ah. Und Dax, wie ist er gestorben? Ramon bat mich eines Tages, ihn und Dax zu einem kleinen Strand bei Bahia Honda zu fahren. Dort ließ er den Hund von der Leine, aber Dax wurde bald müde und fing an zu husten. Ramon streichelte ihn lange und sprach auf ihn ein. Dann holte er eine Pistole hervor. Das war Ende Januar. Wir sind nie mehr an den Strand gegangen. Himmel, das hätte ich beinahe vergessen. Das Benzinfeuerzeug von Jaime López. Oh, danke. Es gehört dir. Du hast es geerbt. Woher nahm ich die Kühnheit, nach dieser Begegnung an dem verdammten Buch weiterzuschreiben? Die einzige Antwort, die mir dazu einfiel, war, dass diese Geschichte mich verfolgt hatte, weil sie von jemandem niedergeschrieben werden musste. Und die Scheißgeschichte hat mich, ausgerechnet mich, dazu auserwählt. Der Mann, der Hunde liebte. Nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Teil 2. Mit Ivan, Matthias Buntschuh. Mercader Jung, Florian von Manteuffel. Trotzki, Werner Wölbern. Natalia, Katrin Striebeck. Frida Kahlo, Anne Müller. Diego Rivera, Robert Bester. In weiteren Rollen Isabella Bartdorf, Lionel Russell Baumann, Yannick Görger, Jana Horstmann, Boris Konieczny, Matthias Leia, Stefanie Machatsch, Christiane Rosbach, Thomas Sarbacher, Gunnar Schmidt und Felix Strobel. Ton und Technik Andreas Völzing, Sonja Röder und John Krohl. Regieassistenz Martin Bunz. Besetzung Silvia Böttcher. Musik Lukas Fretz. Regie Marc Ginzler. Hörspielbearbeitung und Dramaturgie Uta Maria Heim. Produktion Südwestrundfunk 2024.